Das ist die Ballade von den Weißmachern und was mit ihnen geschehen muss. Und als der fleißige Student beendet hat sein Studium, da zog er aus der Lernfabrik in eine andere um. Das war ein großes Seifenhaus, mit 100 anderen stellte er, schier 30 Jahr, ja ein Jahr aus, die allerfeinste Seife her, die hatte 100 Weißmacher. Und hat sein Lebtag nicht gefragt, warum er solchen Unsinn macht. Und er bekam als Lohn dafür Haus und Wagen, Kind und Frau. Das nannte er sein Eigentum, so handelte er auch genau. Da durfte keiner ran und rein, das liebte und das putzte er. Zum Wochenend, Jahr aus, Jahr ein, mit allerfeinstem Seifenschmäh. Der hatte 100 Weißmacher und hat sein Lebtag nicht gefragt, warum er solchen Unsinn macht. Und als er 50 Jahre alt war, da fing er plötzlich an zu schreien. Er kotzte in den Seifentrog und fiel dabei herein. Natürlich hatte er kein Glück, zerquetscht, zermahlen wurde er, gepresst zu 1000 Seifenstück. Die Seife ist noch im Verkehr und die hat 100 Weißmacher. Und hat sein Lebtag nicht gefragt, warum er solchen Unsinn macht. In diesem Produktionsprozess wird zum Produkt, der produziert. Das ändert sich so lange nicht, bis es geändert wird. Denn ihm gehört der Apparat, na nennen wir ihn Arbeiter. Erst wenn er ihn sich genommen hat, dann ist er keine Ware mehr, falls er sie in die Hölle treibt, die Weißmacher. Und das sei nicht nur so gesagt, es kommt drauf an, dass man es macht.